Kundgabe 5741. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.8.1953. Willenswandlung in Freiheit. Vollkommenheit. Nicht mein Wille kann die Entfernung von mir verringern, sondern allein euer Wille muss dies vollbringen. Denn nicht mein Wille hat euch verstoßen, sondern ihr selbst seid in freiem Willen von mir gegangen. Ihr habt mich zurückgewiesen und dadurch eine Kluft zwischen euch und mir geschaffen, die ihr nun selbst auch überbrücken müsset, wollet ihr wieder zu mir gelangen. Ich selbst nehme euch mit offenen Armen wieder auf, so ihr zurückkehret in euer Vaterhaus. Ich werde euch aber niemals wieder euren Willen zu mir holen, weil mir weniger an eurem Besitz als an eurer Liebe zu mir liegt, die auch dann euren Willen wandelt, so dass ihr freiwillig zu mir zurückkehret. Eine Rückkehr zu mir bedeutet aber unbeschränkte Seligkeit. Und so könnet und müsset ihr euch den Seligkeitszustand selbst schaffen. Er kann euch nicht von mir gegeben werden, wenn die Voraussetzung, der mir zugewandte Wille, nicht vorhanden ist. Ich bin alles euch zu geben bereit. Ich werde euch wahrlich nichts versagen, was ihr begehret. Doch euren Willen unfrei zu machen, ist mir darum unmöglich, weil ich selbst dann gegen mein Gesetz ewiger Ordnung verstoßen müsste. Denn meine Geschöpfe sind nach meinem Ebenbild geschaffen worden. Es waren Wesen, die darum den freien Willen in sich tragen mussten, weil sie vollkommen aus mir hervorgegangen sind. Und was vollkommen aus mir heraus entstanden ist, kann wohl aus eigenem Willen, doch nicht durch meinen Willen, unvollkommen werden. Also es konnte selbst seinen Willen von mir abwenden. Ich aber kann nun nicht den freien Willen unfrei machen und dadurch meinem Geschöpf den Beweis des göttlichen Ursprungs nehmen. Denn ich bin vollkommen und verstoße darum nicht gegen meine Ordnung von Ewigkeit. Darum also kann ich die Menschen nicht hindern, zu sündigen und einen verkehrten Lebenswandel zu führen. Ich kann sie nicht zwingen, an mich zu glauben, und ich kann sie noch weniger zwingen, mich zu lieben, also wieder zurückzukehren zu mir. Ich kann nur alles tun, was ihren Willen wandeln könnte, jedoch nicht wandeln muss. Ansonsten es wahrlich kein mir fernstehendes Wesen mehr gebe, aber auch kein freies, seliges Wesen, das vollkommen wäre. Der freie Wille ist Urgesetz von Ewigkeit. Und er ist urgesetzlich auch in jedem von mir geschaffenen Wesen. Und das muss euch Menschen Erklärung sein für die Zustände auf der Erde, die euch gar mangelhaft erscheinen und die nur der freie Wille des Menschen selbst ändern kann. Was meine Macht vollbringen kann, das hat meine Liebe schon getan. Wo aber die Freiheit eures Willens gewahrt bleiben muss, dort könnet nur noch ihr selbst tätig werden. Und meine Liebe wird euch jegliche Unterstützung gewähren, weil ich selbst es ja will, dass ihr zu mir zurückkehret. Und wenn Ewigkeiten darüber vergehen, bis ihr im freien Willen mir wieder zustrebet, so werde ich doch niemals euch zwangsweise zurückleiten, weil ich will, dass ihr euren uranfänglichen Vollkommenheitszustand wieder erreichet, weil ich will, dass ihr als meine Kinder in Liebe euch freiwillig mir unterwerfet. Amen.